Hallo, ja, ich nehme auf am Freitag, den 10.07.2020. Ja, was hat sich in dieser Woche getan? Puh, nix. Echt frustran. Das ist unglaublich. Ich fühle mich so diese Woche so irgendwie an der Seite geparkt. Am Montag hatte ich dann noch ganz zuversichtlich mal in Köln an der Uniklinik angerufen. Die waren da auch sehr nett und freundlich, aber genauso nett und freundlich haben sie mir auch gesagt, dass ich dort noch nicht einmal einen Termin bekomme oder die Aussicht auf einen Termin, wenn mich nicht mein Onkologe dahin überweist für eine sogenannte zweite Meinung. Wow, das ist echt krass. Ja, ich war da ein bisschen aufgeregt, habe mit meinem Hausarzt telefoniert. Der hat mich dann zum Glück so ein klein bisschen runtergekocht. Das kann ja ganz gut. Ja, und zu meinem Onkologen kriege ich ja diese Woche keinen Kontakt. Der ist schlicht und ergreifend nicht greifbar. Ja, so ist es. Also hat es in der Hinsicht keine Entwicklung gegeben. Mein Schnupfen habe ich auch immer noch. Ist auch toll. Jo, und naja, gut. Am Mittwoch habe ich dann den Klaus besucht. Der wohnt ja diese Woche hier im Oberbergischen Kreis. Und genau, wir haben so ein bisschen so im ganz alten Setting. Vater, Mutter, Kind, wenn man so will. ja, erzählt in der Vergangenheit der Zeitpunkte Blues Rock Band geschwelgt, sagt man da. Das war ein sehr schöner Abend, genau. Jo, und gleich so heute Nachmittag. Da hole ich ihn dann dort wieder ab und dann verbringen wir das Wochenende hier noch gemeinsam. Da freue ich mich schon drauf. Also diese Woche war nicht nur scheiße. Das war schon wirklich schön und das ist auch schön. Da freue ich mich auch heute Nachmittag drauf und auch auf den Samstag. Ist nur halt blöd, dass das jetzt in Sachen meiner weiteren Entwicklung hier nicht weitergeht. Und da im Hintergrund wabert natürlich, geht es weiter, die Entwicklung der Metastasen, die wachsen, das wabert so im Hinterkopf rum und ich würde das ja gerne stoppen. Und da ist mir so eine Woche weiteres Wachstum überhaupt nicht gut gelegen. Na, ich hoffe, am Montag was Gescheites zu erfahren und was ich da erfahre, würde ich dann auch wieder hier mitteilen. Das soll es aber mal jetzt hier gewesen sein für diese Ausgabe und ich sag bis denne.